Diesen Namen müsst ihr alle merken, weil er erstmal ein Nicht-Araber ist. Und ich glaube, viele von uns hier, von den Brüdern, sind auch Nicht-Araber. Dass wir sehen, wie ein Nicht-Araber eine höhere, große Stelle bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreicht hat. Und er war nicht Muslim. Was war er? Er war ein Majusi. Was heißt Majusi? Er dient das Feuer. Feuer. Ja. Sie zünden Feuer und dieser Feuer darf nicht gelöscht werden. Die muss immer bleiben und sie beugen sich von Feuer. So war Salman al-Farisi. Salman al-Farisi stammt von einer Stadt in Iran. Sie heißt Jayan. Sie heißt Jayan. Die ist in der Mitte von Iran, zwischen Asbahan und Asfahan. Diese Stadt heißt Jayan. Da ist der Stamm von Salman al-Farisi. Und Salman al-Farisi, seine Familie, sein Vater, war der Führer dieser Stadt und er war der Reichste in diesem Gebiet. Er war sehr, sehr reich. Er hatte viele Felder, er hatte ein Gut, er hatte viel Besitz und großer Reichtum. Und Salman al-Farisi war unter seinem Vater. Sein Vater hat ihn so geliebt, dass er ihn immer beschützt und immer weiß, wo sein Sohn ist. Und Salman al-Farisi erzählt uns hier, und ich war sehr fleißig in dieser Religion, Al-Majusiyya, also im Feuer, dieser Feuer zu dienen, bis ich diesen Ort erreicht habe, dass ich für den Feuer zuständig bin. Was heißt das? Er zündet den Feuer und er passt auf, dass der Feuer nicht weggeht. Das ist eine große Stelle bei Majusiyun. Derjenige, der für das Feuer zuständig ist, er hat eine gute Stelle erreicht. Salman al-Farisi, er hat diese Stelle erreicht, dass er für das Feuer zuständig ist. Also für ihren Gott, damit Gott nicht weggeht. Er muss seinen Gott immer bewahren, sozusagen. Und er hat gesagt, er kommt in der Nacht mehrere Male und er kommt auch am Tag oft, dass er immer nach dem Feuer guckt. Und er erzählt, mein Vater hat einen großen Besitz gehabt und so viel Geld gehabt. Und er hatte im Umland von unserer Stadt, er hatte eine Daya, das ist auf Französisch Ferm, auf Englisch Farm. Bauernhof, ja? Farm. Eine große Farm. Mit Gemüse und mit Obst und alles Mögliche. Und der Vater hat diese Farm so geliebt, dass er immer und sehr, also oft zu diesem Farm geht und pflegt. Und sie pflegt. Einmal, sein Vater war so beschäftigt, und er konnte an dem Tag nicht zu seinem Farm gehen und das zu pflegen. Was hat er zu ihm gesagt? Er hat zu seinem Sohn gesagt, geh mal bitte für mich heute zu meinem Farm, dass du dort guckst, ob etwas fehlt oder nicht. Und komm bitte heute zurück. Und da hatte er gesagt, ich bin rausgegangen und in meine Richtung war diese Farm, dass ich diese Farm erreiche. Als ich unterwegs war, bin ich von einer Kirche, also von Christen, von einer Kirche vorbeigegangen. Dann wollte ich nachgucken. Da habe ich geguckt, wie sie ihre Gottesdienst machen und wie sie beten. Das hat mir so fasziniert, sagt er. Und das hat mir so gefallen, dass ich sie gefragt habe nach ihrer Religion. Und ich wusste damals gar nichts über die Religion von Christen. Und dann hat mir das gefallen, wie sie beten und wie ihre Religion ist. Und was hat er gesagt? Bei Allah, diese Religion ist besser als die Religion meines Vaters. Jetzt fängt es an. Diese Religion ist besser als die Religion meines Vaters. Wallah, sagte Salman al-Farisi, ich habe sie nicht gelassen, erst bei Sonnenuntergang. Also wo es zu spät war für seinen Vater. Und ich bin gar nicht zu dieser Farm gegangen. Also seine Pflicht hat er auch nicht erledigt, wonach sein Vater ihn fragt. Als er zurückkam, er hat sie gefragt, sagt mal, wo ist der Stamm oder die Quelle dieser Religion, dieser Christentum? Er hat diese Leute von Kirche gefragt in Persien. Sie haben ihm gesagt, diese Religion, die stammt von Scham, also Syrien und im Gebiet von Syrien. Das ist die Religion von Christentum, also der Stamm. Als die Nacht kam, bin ich nach Hause zurückgegangen und da kam mein Vater zu mir, um mich zu fragen, was hast du gemacht und wo warst du? Da hat er ihm gesagt, oh Vater, ich war unterwegs und dann habe ich eine Kirche gesehen. Er war so absichtslos sozusagen. Er sagt, ich habe eine Kirche gesehen, ich habe die Leute dort gesehen, wie sie beten und es hat mir gefallen. Und dann habe ich mir gesagt, diese Religion ist die richtige Religion. Und ich war bei ihnen bis Sonnenuntergang und dann bin ich zurückgegangen. Als der Vater das gehört hat, er hat so einen Angst bekommen und er hat gesagt, Ey Bunayya, leysa fi dhalika ad-dini khair. Oh mein Sohn, diese Religion ist die schlimmste Religion, die es gibt. Geh nicht hin. Und die Religion deines Vaters ist besser. Er sagte, nein, keineswegs. Ihre Religion ist besser als unsere. Als mein Vater das gehört hat, er hat Angst bekommen. Und er hat Angst, dass ich meine Religion verlasse und zu ihrer Religion komme. Was hat er gemacht? Er hat mich verhaftet. Er hat mich festgenommen zu Hause. Also von Händen und Füßen. Also gefesselt und eingesperrt, dass ich nicht mehr rausgehe. Als ich eine Gelegenheit hatte, habe ich einen Brief geschickt zu diesen Christen. Und in diesem Brief stand, er hat ihnen das geschickt. Bitte, wenn eine Karawane kommt, wenn eine Karawane zu euch kommt, die nach Scham, nach Richtung Syrien geht, sagt mir das, ich möchte mitgehen. Ich möchte das Land verlassen. Und es war auch so. Nach ein paar Tagen kamen wirklich eine Karawane vorbei und sie haben ihm das gesagt. Was hat er gemacht? Er hat versucht, seine Sachen alles wegzunehmen, wegzumachen. Und er ist geflüchtet. Und dann ist er zu ihnen gegangen. Er ist mit dieser Karawane hingegangen. Bis sie Scham erreicht haben, also in Syrien, im Gebiet von Syrien. Als er dort kam, er hat gefragt, wer ist der beste Gelehrte, den Sie in eure Gebiet haben, in Christentum, in Religion von Christentum. Da haben sie ihm gesagt, das ist Al-Asquf, der Papst. Er war dort. Der Papst, Ra'il Kanisa, er ist für die Kirche verantwortlich. Und dann bin ich zu diesem Papst gegangen, erzählt er. Er sagt ihm, ich möchte gern diese Religion nehmen. Ich möchte Christ werden. Und ich möchte mit dir sein, dass ich für dich wie ein Diener bin. Also, dass ich deine Kleidung wasche und deinen Haushalt mache. Also, ich bin für dich wie ein Diener. Aber die Hauptsache, ich bin mit dir und ich lerne von dir. Und dass ich mit dir auch Gottesdienst verrichte. Er hat ihm gesagt, okay, komm rein. Und ich bin reingekommen zu ihm nach Hause und ich habe ihm lange Zeit gedient. Und er hat gesagt, und in dieser Zeit habe ich das Gesicht diesem Mann kennengelernt, wie er, der wahre Gesicht. Was hat er gesagt? Dieser Mann sagt zu seinen Anhängern, sie sollten Almosen geben und Sadaqat. Sie sollten Almosen für Armen geben. Und was hat er gemacht? Und er sagt ihnen, er bekommt viel Lohn. Gibt mal Almosen. Er sammelt dieses Almosen zusammen und er nimmt das für sich selbst. Und er macht das in seinem Schatz. und er hat einen Schatz. Und er gibt das nicht zu den Armen, wie er ihnen versprochen hat. Er sagt zu den Menschen, gibt's, wir geben das weiter. Er hat gesagt, ich war mit ihm in sein Zuhause und ich habe gesehen, wie er das Geld klaut und zu sich selber nimmt. Bis er sieben, was heißt Al-Qulla? Al-Qulla, da wo man das auch, ein Schatz, also bei, ja? Al-Qulla, das ist so ein Behälter. Ja, genau. Schatztur, diese. Also sieben hat er gesammelt und voll mit Gold und mit Silber. Und er hat gesagt, ich habe sie gesehen, wo er das versteckt hat. Und er hat gesagt, ich habe ihn so gehasst, dieser Papst. Ich habe ihn so gehasst, wie ich niemals einen Mensch gehasst habe. Und dann kam eine Zeit, der Papst ist gestorben. Und alle Christen haben sich gesammelt, um ihn zu begraben. Und dann habe ich ihnen gesagt, oh Leute, euer Freund, euer Gefährte war ein schlimmer Mann. Er hat euch gesagt, ihr sollt Almosen geben, dass er das den Armen gibt. Aber er hat das nicht getan, er hat das für sich genommen. Und damit ich euch zeige, dass ich ehrlich bin, ich zeige euch, wo er das versteckt hat. Sie haben gesagt, zeig uns das. Er hat ihnen das gezeigt, die Schatzbehälter gezeigt, und da haben sie gesagt, Wallahi la nadfinu. Bei Allah, wir begraben ihn nicht. Wir begraben ihn nicht. Was haben sie mit ihm getan? Sie haben ihn gekreuzt und Rajamuh, mit Steine haben sie ihn und beworfen, gesteinigt. Und dann, nach einer kurzen Zeit, haben sie einen Mann wieder in seine Stelle gebracht, ein neuer Papst sozusagen. Und ich war mit diesem Mann. Er sagt, ich habe niemals so einen guten Mann kennengelernt. Er war ein Mann, der Dunya gar nicht liebt. Er will nur Allah Ta'ala und nur den Weg von Allah Ta'ala. Ich habe ihn so geliebt, wie ich niemanden geliebt habe. Er hat, seine Hauptbeschäftigung war nur Jenseits, dieser Mann. Und er bietet Allah Tag und Nacht. Und ich habe ihm gedient. Und ich war mit ihm eine lange Zeit, bis der Tod zu ihm kam. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, Fulan, gib mir einen Ratschlag. Zu wem gehe ich? Du bist so ein guter Mann und ich will so ein Mensch wie du. Zu wem gehe ich? Und gib mir einen Ratschlag wie? Er hat ihm gesagt, oh mein Sohn, ich kenne keinen Mann hier, der die Religion hat, wie ich habe. Das war schon die wahre Christentum. Das wahre Christentum. Er hat ihm gesagt, ich kenne niemanden hier, der meine Religion hat. Aber ich sage dir, es gibt einen Mann. Wo? In Mosul. Wir kennen alle Mosul. In Irak. In Mosul. Wo? In Norden. Basra ist unten. Ja, Mosul ist Nordirak. Da gibt es einen Mann, er hat ihm seinen Namen gesagt. Er hat ihm gesagt, geh zu ihm. Er hat keine Verfälschungen in seinem Bibel. Er hat die wahre Religion und er hat sie bewahrt. Geh und dien Allah Ta'ala mit ihm. Er ist gestorben und ich bin nach Mosul verreist. Als ich dort kam, ich habe ihm meine Geschichte erzählt. Und er hat mir gesagt, ich habe ihm gesagt, der Mann X, der hat mir gesagt, du bist ein guter Mann und du bist auf der wahren Religion. Und er hat mir ein Testament gegeben, dass ich zu dir komme. Und er hat mir gesagt, dass du die wahre Religion hast. Darf ich mit dir sein? Er hat ihm gesagt, du hast deinen Aufenthalt bei mir. Du kannst bleiben. Und ich bin mit ihm, ich war bei ihm gewesen. Und ich habe nur das Gute bei ihm gesehen. Nur das Gute. Und nach einer kurzen Zeit ist der Mann auch gestorben. Was hat er? Er hat ihm gesagt, du stirbst jetzt noch, gib mir ein Testament, ein Ratschlag. Wo soll ich hingehen? Er hat ihm gesagt, du, ich kenne keinen Mann, der die wahre Religion noch hat. Und du weißt, was ich aber nur ein Mann. Er ist in Nasibin, eine Stadt, die heißt Nasibin. Wo? Wieder in Syrien, in ein anderes Gebiet. Die ist weiter als Al-Mosul, wo er war. 6 Tage muss er verreisen. Also 6 Tage muss er bis dieser Stadt Nasibin verreisen. Er hat ihm gesagt, da gibt's einen Mann, geh zu ihm und sage ihm, ich bin von dem. Ich bin zu diesem Mann nach Nasibin und ich habe ihm wieder meine Geschichte erzählt. Er hat mir gesagt, okay, bleib mit uns. Und ich bin bei ihm geblieben. Ich bin bei ihm geblieben und ich habe wieder nur das Gute gesehen. Aber auch nach einer kurzen Zeit musste er auch sterben. Das war schon letzte Zeit vom Christentum. Es waren schon Leute, die auf der wahren Religion waren. Es war auch in Mekka ein Mann, der von Muhammad gehört hat. Und er hat gesagt, das ist der Mann, den Jesus uns erzählt hat. Aber er ist gestorben vor Muhammad. Und er hat zu Muhammad gesagt, deine Leute werden dich vertreiben. Er hat ihm gesagt, sie werden mich von Mekka vertreiben. Er hat ihm gesagt, ja, wir haben das in unserem Bibel. Er hat ihm gesagt, bei Allah, wenn ich noch weiter lebe, ich werde dein Anhänger sein und ich werde dir dabei helfen. Aber er ist gestorben, bevor Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Offenbarungen bekommen hat. Aber die erste Offenbarung in Gharu Hira, er war noch im Leben, da wo er diese Rede gesagt hat. Okay, er kam nach Nasibin, der Mann musste auch sterben. Er hat ihm gesagt, gib mir ein Testament. Zu wem soll ich nochmal gehen? Gibt's noch einen Mann? Er hat ihm gesagt, O Bunay, O mein Sohn, bei Allah, ich kenne niemanden, der wie wir, wie alle Leute vor mir und ich in dieser Religion sind. Es gibt einen Mann aber in Amuriyah, in einer anderen Stadt. Geht zu ihm und er ist in dem guten Weg. Ich bin auch wieder zu ihm gegangen und ich habe ihm meine Geschichte erzählt und er hat mir gesagt, okay, bleib bei uns, du kannst mit uns bleiben. Und auch nach einer kurzen Zeit, der Mann war auch alt, er musste sterben. Also, der Tod kam. Er hat ihm gesagt, jetzt möchte ich noch einen guten Mann, einen guten Gelehrter, wo ich meine Religion bewahre. Gib mir ein Testament. Er hat ihm gesagt, auf der ganzen Erde gibt es keinen, den wir kennen, der diese wahre Religion noch besitzt. Aber, ولكنه قد أظل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرين وله علامات لا تخفى فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوءة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فابعث. Dieser Gelehrte hat ihm gesagt, heutzutage auf dieser Erde gibt's nicht mehr einen Gelehrter oder einer, der die wahre Religion besitzt. Aber wir sind kurz vor einer Zeit von einem Mann, der in Arabien kommt. Er ist ein Prophet. Er kommt mit der Religion von Abraham. Er wird auswandern von seiner Zuhause nach einer anderen Stadt, wo es viele Palmen gibt. Also Al-Medina. Und er hat Zeichen, womit wir ihn erkennen, die in unseren Bibeln sind. Er hat ihm gesagt, wenn du ihm ein Geschenk gibst, zum Essen, ein Geschenk, er nimmt das. Wenn du ihm aber ein Almosen gibst, eine Hilfe, er lehnt das ab. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war auch so. Er lehnt die Hilfe ab. Keiner kann ihm eine Almosen geben, weil das ist wie Schmutz. Wenn du ein Almosen gibst, das sind deine Sünde, werden durch diese Almosen vergeben. Und deswegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist geehrt davon. Er nimmt Geschenk, aber Almosen gibt er nicht. Er hat ihm gesagt, er nimmt die Geschenke gern, aber die Almosen und Hilfe nimmt er nicht. Und zwischen seine beiden Schulter gibt's ein Zeichen des Prophetentums. Und wenn du das kannst, dass du diesen Ort erreichst, dann geh zu ihm. Das ist der einzigste Weg, der geblieben ist. Und er hat gesagt, ich bin in Amuria eine lange Zeit geblieben. Bis eine Karawane kam von den arabischen Händlern, von einem Kabila, ein Stamm, der heißt Kelb. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr mich zu den arabischen Inseln bringt, dann werde ich euch alle meine Kühe geben und alle meine Hammel. Er hatte Hammel und Kühe gesammelt. Er hat ihnen gesagt, nehmt alle meine Reichtum, meinen Besitz und bringt mir zu Arabien. Sie haben gesagt, okay, nehmen wir dich gern. Und ich habe ihnen mein ganzes Besitz gegeben. Als wir in einem Ort vorbeigegangen sind, der heißt Wadi al-Qura, sie haben mich betrogen. Sie haben mich weiterverkauft als Sklave. Sie haben mich zu einem jüdischen Mann verkauft und ich musste bei ihm Sklaverei erleben. Also du bist ein Besitz, du bist nicht mehr Mensch, sondern du bist wie ein Gerät, wie Staubsauger oder so. Du bist nichts. Er ist ein Sklave geworden. Nachdem er wie ein Prinz war, nachdem er die Reichtum hatte, er musste Sklave bei einem jüdischen Mann in Wadi al-Qura. Und das ist bei Medina. Und an der Zeit kam zu ihm ein Cousin, sein Cousin von Banu Qurayda. Das ist in Medina. Er kam zu ihm, sein Cousin, und er hat mich gekauft von ihm. Und dann bin ich mit ihm gegangen. Also guckt mal, Amuria und danach zu Wadi al-Qura. Und dann kam sein Cousin von Medina, er hat ihn wieder gekauft und er hat ihn nach Medina gebracht. Ha? Der Cousin von dem Juden kam zu seinem Cousin, er hat ihm gesagt, ich will diese Sklave. Er hat ihm sein Geld gegeben. Er hat ihn mitgebracht. Als ich da ankam, ich habe die Palmen gesehen, hat er gesagt. Als erstens habe ich die Palmen gesehen, was mein Gefährte mir erzählt hat in Amuria. Und ich wusste, wie er mir die Stadt beschrieben hat, das war genau so, wie er mir das beschrieben hat. Und ich bin dort geblieben mit ihm. Und an der Zeit war der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka unterdrückt und er ruft die Menschen zum Islam. Aber ich wusste nichts über ihn, weil ich in Sklavereiarbeit so beschäftigt war, dass ich nichts von ihm höre. Da kam die Auswanderung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er kam nach Yathrib, nach Al-Madina. Er sagt, فَوَاللَّهِ إِنِّي لَفِي رَأْسِ نَخْلَةٍ لِسَيِّدِي أَعْمَلُ فِيهَا بَعْدَ الْعَمَلِ وَسَيِّدِي جَالِسٌ تَحْتَهَا إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَقَالَ لَهُ قَاتَلَ اللَّهُ بَنِي قَيْلَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَمُجْتَمِعُونَ بِقُبَاءَ عَلَى رَجُلٍ قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ مِنْ مَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. Er sagt, ich war an dem Tag ganz oben in der Palme, ich mache meine Arbeit und dann höre ich, der Cousin kam zu diesem jüdischen Besitzer, zu diesem jüdischen Mann. Sein Cousin kam zu ihm. Allah soll die Leute von Qayla vernichten. Weißt du, was sie jetzt machen? Sie sind in den Qubba. Qubba, das ist eine Stadt, also ein Ort bei Medina, am Anfang bei Medina. Da, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesessen hat und die erste Moschee gebaut hat. Die erste Moschee ist nicht die Medina-Moschee, was wir alle erkennen. Man denkt, dass es die erste Moschee des Islams ist. Nein. Bevor Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Moschee baut, er war in Qubba. Das ist in Medina, bei Medina. Er hat dort seine erste Moschee gebaut. Er ist bis jetzt noch da. Ich war dort, ich habe das gesehen. Er hat das gebaut. Und dieser jüdische Cousin, er hat gesagt, Allah soll diese Leute vernichten. Sie sind in Qubba, sie sammeln sich um einen Mann aus Mekka. Er kommt und er behauptet, dass er ein Prophet ist. Als ich das gehört hat, sagt er, ich bin so warm geworden, so heiß, dass ich also eine hohe Temperatur in meinem Gesicht hatte. Und ich habe gezittert, bis ich Angst um mich hatte. Also wie er so eine große Hoffnung hatte. Bis ich Angst hatte, dass ich von der Palme runterfalle. Und dann bin ich runtergeklettert. Und da habe ich zu dem Mann gesagt, zu dem Cousin: Was hast du gesagt? Sprich nochmal, sag mal nochmal die Nachricht. Und mein Besitzer, als er mich so gehört hat, er hat mich geklatscht, paff, auf mein Gesicht. Du sollst schweigen, du hast nicht hier zu reden. Er hat mich geklatscht in mein Gesicht. Er hat mir gesagt: Was hast du mit solchen Sachen zu tun? Rede nicht darüber. Geh und mach deine Arbeit weiter. ولما كان السماء مساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به Als der Abend kam, ich hatte ein paar Datteln gesammelt und ich bin zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Jetzt der erste Test, was er mit Muhammad tut. Er ist zu ihm gekommen, فدخلت عليه وقلت له إنه بلغني أنك رجل صالح. Also die Leute haben mir erzählt, dass du ein guter Mann bist. Und du hast Leute, fremde Leute mit dir. Also von Mekka, sie sind alle fremd. Und sozusagen Ausländer. Sie sind nicht von dieser Stadt. Und ihr braucht Hilfe. Und das ist ein bisschen von meinem Sadaqa. Und ich habe gesehen und da habe ich gesagt, ihr verdient diese Sadaqa. Und er hat ihm gesagt, würdest du von mir diese Sadaqa nehmen, diese Almosen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu seinen Gefährten gesagt, isst mal, was der Mann gegeben hat. Er sollte essen. Und er hat nichts gegessen. Alle Leute haben von diesem Datteln gegessen und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nichts gegessen. Und da habe ich zu mir selber gesagt, eins. Das ist eins. Und dann bin ich hingegangen, habe ich noch Datteln gesammelt und bin ich nochmal wieder zu Quba, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückgegangen. Als ich zu ihm kam, habe ich ihm gesagt, ich habe gemerkt, dass du Sadaqa, Almosen, nicht isst. Und das ist ein Geschenk. Das ist von mir ein Geschenk. Würdest du das von mir nehmen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das genommen und hat das gegessen. Und er hat seinen Gefährten auch dazu was gegeben und sie haben alle davon gegessen. Und dann habe ich gesagt, das ist zwei. Nummer zwei. Und dann kam ich einmal zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er war in einem Ort, also das ist ein Ort in Medina, wo sie sich ruhen. Nee, wo sie Leute begraben. Das war wie ein Grabstatt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam war bei einem Begräbnis. Und da kam ich zu ihm. Und ich habe ihn gesehen, er saß und er hat auf ihn einfach ein Tuch, ein normalen Tuch auf seinem Rücken. Und dann habe ich ihn begrüßt, فسلمت عليه ثم استدرت انظر الى ظهره لعلي ارى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. Ich habe ihn begrüßt und dann bin ich hinten gekommen, dass ich gucke, wo ist diese Zeichen von dem Prophetentum, was zwischen seinen beiden Schultern ist, was mir der Gelehrte von Amuriya erzählt hat. Ich möchte das sehen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich gesehen, wie ich ihn gucke, dann hat er sein Tuch weggenommen. Er hat ihm gesagt, suchst du das? Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, was er sucht. Er hat ihm gesagt, suchst du was? Und als ich das gesehen habe, das Zeichen des Prophetentums, das ist wie ein Stempel des Prophetentums, da bin ich auf ihn gefallen, auf seine Beine gefallen und habe ich geweint, bis Muhammad sallallahu und ich küsse ihn, ich küsse die Hände, ich küsse ihn nur und Muhammad sallallahu hat ihn gewundert, was ist mit dir los, was hast du? Und dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich so gewundert, wie seine Geschichte war. Und er hat seine Gefährten gesammelt. Kommt alle. Ihr sollt alle die Geschichte von Salman al-Farisi hören. Und sie haben alle eine große Freude gehabt, wie Salman al-Farisi, wie viele Etappen er erlebt hat. Und das war, kurz gesagt, die Geschichte. Das ist eine kurze Zusammenfassung für Geschichten. werden wir inshallah immer auswählen von Salman al-Farisi. Salman al-Farisi ist nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine lange Zeit hat er gelebt und er wurde von Sklaverei befreit. Von wem denn? Von Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu anhu hat vielen Leuten von Sklaverei befreit, weil er reich war. Er hat sein Geld nur dafür ausgegeben und er hat mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam so viel erlebt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben und er ist nach ihm lange Zeit gestorben, bis er alt war. Als der Tod zu ihm kam, da kam eine Gefährte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm und er fand ihn, er weint beim Sterben. Er hat ihm gesagt, warum weinst du? Du bist ein Gefährte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und du bist so gut gesehen bei Muhammad und du hast so viel erlebt bei Muhammad und du weinst? Er hat ihm gesagt, denkst du, dass ich weine, weil ich das Leben verlassen werde? Nein, ich habe keine Liebe zu dieser Welt. Nein, er hat ihm gesagt, ich weine, weil mein Liebster mir gesagt hat, du sollst von dieser Welt nichts anderes nehmen, sehen uns heutzutage, wir haben so viel Geld und so viel, was Allah uns gegeben hat, und da habe ich Angst um mich, dass ich das Testament von meinem Liebsten nicht bekommen habe. Subhanallah, so wie sie denken. Und da kam seine Frau, er sagt zu ihr, mache alle Fenster auf, ich erwarte heute Gäste und gib mir von Mushu, also Misk, schöne Parfüm, mach das auf meine Kleidung und auf mein Bett und mach alle Fenster und Türen auf, weil ich erwarte heute Gäste. Sie hat das gemacht, sie dreht sich so und dann ist er gestorben. So ist der Ende von Salman al-Farisi radiyallahu anhu wa salamun alayhi fil awwalina wal akhirin. Inshallah, wenn ihr jetzt paar zusätzliche Bemerkungen habt über diese Geschichte, ihr könnt das auch gern reicher machen. Inshallah, mit eurer Bemerkung fangen wir immer inshallah von rechts. Ja. Ja. Ja, das ist richtig, Achi, das ist richtig, was du erzählst. Also bei der Befreiung von Salman al-Farisi war das anderes. Dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil der Jude von ihnen 300 Palmen gefordert hat, das als Befreiungsgeld. Ja, genau. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das seinen Gefährten gesagt und jeder hat für ihn eine angebaut. Und Muhammad s.a.w. hat für sie Bittgebet gemacht, dass Allah Ta'ala diesen Palmen segnet. Und Allah Ta'ala hat diesen Palmen alle, Alhamdulillah, also sie waren gut und sie haben gute Ernte gegeben, dass der Jude das angenommen hat und ihn befreit hat. Ja. Ja. Wir haben doch erzählt, er war mit diesem arabischen Karawane. Ja, guck. Ja, das ist ja. Ich habe so auch gedacht, wie du lange Zeit, der Arme, was er erlebt hat. Er gibt seine Kühe, er gibt seinen Besitz. Dafür bringt mich nach Arabien. Die Leute, sie haben ihn ja in Hand. Warum? Weil er ist fremd. Das ist ihre Staat. Und sie bringen ihn von einem fremden Ort. Alles, was sie sagen, stimmt, weil sie haben ihn. Wie bist du gekommen? Unter uns. Sie haben ihn betrogen und sie haben ihn weiterverkauft als Besitz. Verstehst du? Er kann nicht dazu sagen. Ein Sklave sagt, nein, ich bin nicht so. Wer glaubt ihm? Verstehst du? Der andere freut sich, für ein bisschen Geld so einen Sklave zu haben. Und deswegen musste er so Sklaverei erleben. Ja, aber ich meine, jetzt müssen wir ein paar Unterrichte rausziehen. Für uns. Was uns interessiert von dieser Geschichte. Ja? Amuria, in Amuria, ja. Das sind diejenigen, die die wahre Religion bewahrt haben. Weil das wahre Christentum war auf der Erde, aber nicht mehr. Wir haben doch gesehen, die Männer waren gezählt. In ganze Gebiete waren gezählt. Ein Mann hier, ein Mann in Mosul, also es waren nicht. Und alle Leute, alle Menschen waren in schlechtem Weg. Deswegen, sie waren Ahlul Kitab, die auf dem Weg Allahs Ta'ala waren. Aber als Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, da gab es Verfälschungen überall unter den Christen und gab es nicht mehr die Wahrheit. Hat ihnen das Beste gegeben. Das ist richtig. Allah Ta'ala ist barmherzig. Das ist ein Unterricht. Und er erbarmt uns, wenn du etwas für ihn tust. Du suchst die Wahrheit oder du gibst Mühe, um sein Wohlgefallen zu haben. Allah Ta'ala lässt dich niemals in Stich. Guckt mal, er ist zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekommen und er ist bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam geliebt, bis er so genannt wurde, der Botschafter des Islams. Er wurde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam so genannt, der Botschafter des Islams. Salman al-Farisi hat so eine große Stelle bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen. Allah Ta'ala hat ihm das als Lohn gegeben. Der beste Lohn ist das doch, oder? Nicht Geld, nicht Reichtum. Der beste Lohn, dass du die Wahrheit kennst und dass du von Feuerhölle beschützt bist. Wie Salman al-Farisi, inshallah ta'ala. In diesen Zusammenfassung, ich habe andere ausführliche Biografien von Gefährten, ich habe nicht nachgeguckt. Aber inshallah gucke ich mal, ob Salman al-Farisi nach dem Islam wieder zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Allahu a'lam. Aber inshallah, das ist gute Sache. Weil wie ich gehört habe, dass Salman al-Farisi immer wie Übersetzer war, Dolmetscher. Wenn er geschickt wird, er wird immer als Dolmetscher geschickt. Nach Persien und so. Und deswegen, Allahu a'lam, ob er zu seinem Vater zurückgekehrt ist, inshallah sage ich dir das letzte Mal, wenn ich mich erinnere. Allahu a'lam, vielleicht ist sein Vater tot. Man kann nicht davon ausgehen, vielleicht war der Vater auch so jung. Ja? Ja, genau. Also ein Kind und sein Vater, man kann auch der Vater jung sein. Du bist 30 Jahre und du hast ein 10-jähriges Kind. Verstehst du, was ich meine? Also, Allahu a'lam, man kann nicht davon ausgehen. Barakallahu fik. Das ist wirklich eine sehr gute Lehre, die wir haben, dass man genau weiß, die Wahrheit kommt nicht zu dir. Oder das Wissen des Islams kommt nicht zu dir. Du musst das holen. Du musst danach suchen. Und das sagen wir auch zu uns selbst. Wenn du die Führung und die Rechtleitung von Allah Ta'ala haben willst, dann suche danach. Genauso, wenn du ein Haus bauen willst. Du sagst, ja Allah, ich möchte dieses Haus bauen. Wird dieses Haus gebaut? Wenn du nicht dafür Material kaufst und Zement und alles Mögliche, was du dafür brauchst. Also man muss was tun. Und wir haben gesehen, wie Salman al-Farisi so viel gelitten hat, dass er zur Wahrheit kommt und Allah Ta'ala hat ihm auch das gegeben. Das ist wie ein Versprechen von Allah Ta'ala. Barakallahu fik.